Schloss Stolzensteiß. Hörcomic für Kinder von Reinhard Jung nach der Erzählung Am Marterpfahl der Liebe von Thaddäus Troll. Prolog? Bitte. Ruhe, bitte. Was also wollen Sie? Keine Kultur. Oh. Kein Wissen. Aber. Kein Aber. Ich bin entsetzt. Zu spät. Wir haben mit Barbie-Puppen gespielt. Och, wir verehren Lady Di. Oh, wir sind die Kinder vom Süderhof. Wir sind bei den brennenden Herzen dabei. Nein. Leonardo DiCaprio. Mach die Teddybärinnen froh. So, so. Wir sind die Kelly Family. Und halt den Diddle auf dem Knie. Das alles habt ihr uns doch gegeben. Wir brauchen das jetzt. Das ist unser Leben. Das ist ja fürchterlich. Viel schlimmer noch. Wir wollen Kitsch. Aber. Kein Aber. Kein Aber? Kein Wenn? Bitte kein Kulturgelaber. Das ist das Ende der Zivilisation. Das hatten wir schon. All diese Lebenslügen, all dieser Herzensschleim, all diese falschen Gefühle, all dieser süße Schein. So ist es gut, so soll es sein. So ist es gut, so soll es sein. Ja, wenn das so ist, dann folgen Sie mir. Also, wohin gehen wir? Schloss Stolzensteiß. Der größte... Ja, ja, also, wenn Sie mir bitte folgen wollen. Und leise jetzt. Bitte, hier entlang. Schloss Stolzensteiß, erwacht. Hören Sie? Die Gräfin ist aufgestanden. Oh weh, sie singt in höchsten Tönen. Gräfin Pellerine von Stolzensteiß. Die Stimme wie ein Silberglöckchen, so lieblich, zart und hell. Da, sie hat aufgehört. Also, folgen Sie mir zu Ihrem Ankleidezimmer, wo sage und schreibe fünf Kammerfrauen damit beschäftigt sind, ihre echt goldenen Taillehaken zu schließen. Und halt! Nun sehen Sie selbst. Au! Das war das erste Häkchen. Oh! Das war das zweite Häkchen. Das dritte Häkchen. Das vierte Häkchen. Und jetzt Bauch rein. Und Luftanhalten durchlaucht. Das fünfte Häkchen. Euer Durchlaucht können nun wieder ausschnaufen. Mir durch, das Kleid wird immer enger. Dirgestalt in Form gebracht, hart Gräfin Pellerine von Stolzensteiß des Gongschlages, dessen Echo durch Gänge und Flure des Schlosses Stolzensteiß schallen wird, bis hin vor den uralten Papagei im Boudoir der Gräfin, ein holdes Andenken ihres seligen Gemahls. Bleibt der Gong? Hatte der Graf doch den kostbaren Vogel von einer seiner unzähligen Weltreisen, der in Treue seiner harrenden Gattin, zum Geschenke mitgebracht. O teures Weib, o teure Gabe! Bleibt der Gong? Na, endlich! Platz nehmen zum Frühstück. Zurücktreten, bitte. Wie klug das Tier sich doch dem Menschen mitzuteilen weiß. Zurücktreten? Wir wollen nun dem Rat des Papageien folgen und zur Seite treten, bis Gräfin Stolzensteiß an uns vorbeigeritten. Man öffne die Tür! Tür ist geöffnet. Man öffne die Tür! Tür ist geöffnet. Man öffne die Tür! Tür ist geöffnet. Achtung! Man verbeuge sich! Die Gräfin reitet vorüber. Man darf nun wieder vortreten. Wir begeben uns nun der Gräfin folgend. Bitte schön. Da ist man. Da entlang. Durch eine gerade Flucht von Zimmern. Da. Deren Türen uns von einem diensteifrigen Regiment betreßter Lakaien aufgehalten werden. Bitte schön, bitte schön. Da ist er. Da ist er. Bitte schön. Bis hin zum Frühstückszimmer. Bitte beachten Sie auch den modernen Schnitt der Stolzensteißschen Hausuniformen. Oh, wie weit der Schnitt? Gehen am Po. Ich muss doch sehr bitten. Und schon stehen wir vor dem Frühstückssalon, wo das edle Ross der Gräfin an der Garderobe neue Ausritte harrt. Und wo das Ross, da auch die Gräfin. Kommen Sie nur und treten Sie ein, aber halten Sie sich bitte an die Absperrung. Keine Fotos und noch keine Autogramme, wenn ich bitten darf, wenn ich bitten darf. Selbstverständlich, liebe Gräfin. Zur Linken der Gräfin erkennen wir nun ihren Sohn und Erben, Graf Imre, der Aufforderung zum Frühstück wartend. Oh Mutti, ich habe fast die ganze Nacht der Speisen tapfer entraten. Kurzum, der junge Herr hat Hunger. Zur Rechten der Gräfin erkennen wir Irmentraude von Schwerenot, eine entfernte Verwandte, die nach dem tragischen Tod ihres Mannes und der abenteuerlichen Entführung ihrer einzigen Tochter, von der noch die Rede sein wird, gastliche Zuflucht gefunden hat im Hause Stolzensteiß. Ich bin euch ja so dankbar für alles. Wie üblich wird zum Frühstück Champagner gereicht. Es folgen panierte Kaviar an Krüstchen vom sauren Teig. Oh! Und verschierter Hummer serviert im eigenen Panzer. Dazu spielt nun das Philharmonische Orchester der Kreisfeuerwehr Schlunzheim unter der Leitung von Helmut Wasserlos die Frühstücksmotetten für den verarmten Adel. Soeben verspeist Graf Imre, Sohn und Erbe von Stolzensteiß, seinen vierten Hummer. Als nach dem Knall der Sektpfropfen die Gräfin um Ruhe bimmelt, weil sich ihr ein Stoßseufzer zu entringen geruht. Ach, möge mir doch bald eine Schwiegertochter bescheret sein, die dir, mein lieber Sohn Imre, zur treusorgenden Gattin gereicht. Dann könnte ich in Frieden entschlafen. Aber Mutti! Ach ja! Wer wird denn gleich entschlafen wollen? Dann wird ihr ja töter als tot. Dieser Aufschrei hat sich soeben der Brust des jungen Grafen Stolzensteiß entledigt. Doch heißt es nur noch mehr zu sagen, um den Herzenswunsch der edlen Mutter zustimmend zu verstärken. Auch ich, liebste Mutting, hege keinen größeren Wunsch, als ein teures Weib die meine nennen zu dürfen. Aber ach, noch ward mir trotz meiner 25 Lenze keine Gelegenheit, ein solches zu finden. Möge ein gütiges Schicksal mir bald ein holdes Blondchen bescheren, aber derohalben sollt ihr doch nicht sterben, liebste Mutting. Nun kann auch Irmentraude von Schwerenot dem edlen Ansinnen ihren Segen nicht verweigern. Der Herr gibt, der Herr nimmt. Zu meiner Zeit hatte man mehr Geduld. Nach dieser folgenschweren Unterhaltung wird die Gräfin nun die Tafel aufheben. Achtung! Und aufheben, bitte. Die Tafel ist aufgehoben. Es begeben sich nun die Gräfin und Irmentraude zur Ruhe in einen abgedunkelten Raum, um dort ihrer edlen Blässe zu frönen. Graf Imre hingegen, getrieben von der Einsamkeit der unbeweibten Jugend und überschüssiger Kräfte derselben, schreitet voll Unrast hinaus in den Forst, um dort selbst nach einem 60-Ender Hirschen auf die Pirsch zu pirschen, wie Weiland Sankt Hubertus. Wir aber wenden uns nun dem Schulhaus zu Schlunzheim zu. Wenn Sie mir bitte folgen wollen. Hier haben wir den altgedienten Lehrer Runzelwurm. Guten Tag, ihr Lieben. Guten Morgen, Herr Lehrer. Wie bitte? Verzeihung, ich meine, wir wollen nicht weiter stören. Bitte setzen. Ruhe, Ruhe, Ruhe, bitte. Nicht nötig, vielen Dank. Also, hier sehen wir den altgedienten Schulmeister Runzelwurm, das Haupt gedankenschwer über ein Konversationslexikon gebeugt. Hatte er sich doch vorgenommen, dasselbe in seinen Mußestunden auswendig zu lernen, um eine lückenlose Bildung endlich sein eigen zu nennen. Pater Noster, Potent, Pavian, Pavistisch, Patzer. Ja, er ist schon bis zum Buchstaben P fortgeschritten. Patzer? Schreibt man Patzer nun wirklich ohne T? Aber ach, ein böser Brand hat die Bände S bis Z vernichtet und das schmale Schulmeistergehalt reicht nicht aus, sie zu ersetzen. Daher sah Runzelwurm mit Sorgen in die Zukunft. Na, wird es mir je vergönnt sein, eine lückenlose Bildung mein eigen zu nennen? Und weh mir mit der neuen deutschen Rechtschreibung. Dann heißt es, alle Bände neu sich einverleiben. Oh, wenn ich doch der Sorgen dieser Art bald ledig wäre. Pazifik. Bazille. Bazille. Das schreibt man doch mit B. Oder doch mit P. Oder ist das etwa schon... Neben dem Herrn Schullehrer Runzelwurm sehen wir seine von ihm so abgöttisch geliebte Tochter Erduine stricken. Hey, Fuchs! Ihr keckes Näschen und ihre Fingerabdrücke auf dem Geschirr verraten dem Kundigen Tugend und Häuslichkeit. Sie hat sich voll und ganz wohltätigen Einrichtungen verschrieben und strickt nun Tag und Nacht Knieschützer für die Schlunzheimer Trinkerheilanstalt. Nur zu leicht schlagen sich nämlich die Insassen derselben, wenn sie im Gasthaus zum wilden Mann einen Rückfall in ihr Laster erleiden, auf dem schwankenden Heimweg in ihre Anstalt die Knie auf. Was kann man machen? Knieschützer schützen die Knie. Wenigstens das. Welch Edelmut, welch reiner Sinn! Und alles ganz umsonst. Du wirst dir vom vielen Stricken noch die zarten Äugelein vollends verderben. So spricht die sorgende Mutter, die seit Jahr und Tag den Runzelwurmschen Haushalt führt. Nicht ohne Grund. Ist Erduine doch mit arger Kurzsicht längst geschlagen. Mama, meine Brille ist schon wieder weg. Du trägst sie auf deiner Nase. Tatsächlich, da ist sie. Erzieher. Und doch schmollt Arduine ob der Mahnung ihrer Mutter. Ich bin kein blindes Huhn, nicht Mama, nein. Dies aber kann der gute Schulmeister so nicht gelten lassen. Er muss das Lexikon Lexikon sein lassen, um Haupt und Stimme zu erheben. Arduine, ach, ich wollte, dieser garstige Satz wäre nie dem Gehege deiner Zähne entsprungen. Er ist erstens Gossensprache, unwürdig eines wohlerzogenen Mädchens, und zweitens, was noch viel schlimmer ist, grammatikalisch falsch und daher fehl am Platz im Munde einer Lehrerstochter. Das Deutsch kennt keine doppelte Verneinung nicht. Tu, was die Mutter dich geheißen. Begib dich in den Wald, um dort den köstlichen Ozon zu schlürfen, den die Natur so gebefreudig aus dem Füllhorn ihrer Gaben dorten reicht. In den Wald? Immer ich. Bin ich Rotkäppchen oder kurzsichtig oder was? Arduine schmollt, doch sie gehorcht. Sie lässt das Stricken sein und schreitet in den Forst. Es ist derselbe Wald, in dem zu schreiten auch der junge Graf Imre gerade geruht. Sehen wir, welche Wendung die Dinge dort unter den Bäumen nehmen werden. Kommen Sie nur, es ist nicht weit. Halt! Ruhe bitte! Es ist nämlich so, dass in diesem Wald eine dunkle Gefahr lauert. Leise! Psst! Leise! In diesem finstern Tann haust Wenzels Laus Wobischowski. Er beherrscht die tödliche Kunst des Waldsterbens fröhlicher Wandersleut. Und außerdem, nicht weitersagen, ist er des Schulmeisters Runzelwurm einziger wahrer Todfeind geworden. Oh, meuchelnde Tücke im finsteren Tann. Ja. Man hat richtig gehört. Hatte doch dereinst der Schulmeister Runzelwurm den Sohn des Wegelagerers Wobischowski eine Stunde lang nachsitzen lassen, weil dieser mit dem kleinen Finger in der ungeputzten Nase gebohrt. Blutrache! Mordio! Satisfaktion! So klang der Schrei nach Rache. Und nun hat Wenzel Wobischowski Arduinen im Tann entdeckt. Kommt ja Arduine durch des Forstes Dämmerweg. Nun ist es Zeit, die süße Rache zu vollenden. Nee, das brave Kind. Natürlich weiß Wenzel Wobischowski, dass Arduine stark kurzsichtig ist. Blind wie ein Huhn. Und natürlich weiß der schwarze Hund auch, dass Arduine des Schwimmens unkundig ist. Sie schwimmt wie ein Stein. Und seht, darauf gründet sein teuflischer Plan. Er dreht den Wegweiser um, auf dessen einer Seite zum See geschrieben steht und auf dessen anderer zur schönen Aussicht. Oh weh, der Schurke will, dass Arduine ins nasse Wasser geht. Noch ist es nicht so weit. Zur schönen Aussicht zieht es Arduinen, trotz kurzer Sicht die Landschaft zu genießen. Doch nun führt sie das falsche Schild gewendet in die Irre. Oh, der Wegweiser. Wo wende ich mich hin? Da steht es ja. Doch schwer ist zu entziffern. Zur schönen Aussicht. So gehe ich nun nach dorten, wie der Wegweiser mir freundlich angezeigt. Sie merkt sie nicht, die Schurkerei. Sie glaubt sich weiter auf dem rechten Weg der Tugend und lauscht dabei dem trauten Klang der Vögelein. Auch streicht sie oft sich ein fürwitzig Löckchen aus der Stirn. Hinfort, du Löckchen! Du verstellst mir meinen Blick! Sie schnauft ein wenig, denn das Laufen fällt ihr schwerer noch als Sitzen. Puh, mich deucht. Mich drückt mein Korsett. Sie schreitet unter Buchen, unter Tannen, schnurstracks zum Ufer von dem kalten See. Da schreitet sie von hinnen und von dannen, weil ihre Äuglein dorten eine Wiese sehn. Es hält der Wald den Atem an. Da läuft ihm halt in ihr Verderben, der See 12 Millimeter tief verschlingt schon ihren zarten Fuß, die Wogen schlagen über ihren Schuhen zusammen, es kommt nun alles, wie es kommen muss. Wie ist mir feucht an meinen kleinen Füßen? Soll diese Wiese doch aus Entengrütze sein? Die holde Maid geht geradewegs ins nasse Ende. Ist keiner da, des Mädchens Untergang zu wenden. Doch horcht, was bricht da aus dem Unterholz? Halt inne, gnädig Fräulein, denn sie haben sich verlaufen. Der Nöck will euch in seine kalten Arme löcken. Sie werden sonst noch jämmerlich ersaufen. Die Rettung naht. Ein Retter kömmt, sich meiner zu erbarmen. Wer ist er, dessen starker Arm mich aus den kalten Wassern hebt? Fall ich in Ohnmacht oder schaue ich ihn mir an? Graf Imre ist's, der junge Herr von Stolzensteiß. Wie wird mir blass, wie wird mir weiß? Ach, gleich ist die Rettung mir geglückt. Doch ach, sie ist ein Weib, ich bin ein Mann. Wie fasse ich sie zur Rettung richtig an? Er hat so starke Hände. Damit ich dich besser retten kann. Er hat so starke Arme. Damit ich dich besser tragen kann. Er hat einen so tiefen Blick. Damit ich tief ins Herz dir schauen kann. Er ist mein Held. Errötend schlage ich die Augen nieder. Erschüttert. Wohnen wir der Rettung Erduinens bei. Wird er sie küssen oder küsst sie ihn? Jetzt trägt er sie auf seinen starken Armen, trägt sie heraus aus dieses Waldsees flacher Tücke. Jetzt legt sie ihre Hand, zart wie ein Rosenblatt, auf seine starke Rechte. Und jetzt verscheucht der Held sogar ja eine Mücke. Au! Jetzt schiebt sich gar aus ihrem Rock ein Füßchen, so nass, so zart, so zierlich fein. Graf Imre schaut und staunt errötend. Darf ich nun schauen? Oder ist das schon gemein? O weh, Herr Graf, wie ist mir peinlich. Er hat mein nacktes Füßchen angeschaut. Bei jeder Socke haschtet ihr mit eurem Aug ein bleiches Stückchen meiner blanken Haut. Mir deucht, ich muss entfliehen. Hilfe! O holde Maid, was fliehst du meiner? Ist es die Unschuld, die dich treibt? Kein Fuß war je so zart wie deiner, dem sich mein Aug, ohne Absicht, ich beschwör euch, einverleibt. O weh, was habe ich getan? Sie ist ein Weib, ich bin ein Mann. Nun aber heißt es sich beeilen, zurück ins Haus zu Lehrer Runzelwurm. Nur nicht länger in des Waldes Frust verweilen. Erduine nimmt die Schwelle schon im Sturm. Erduine wirft sich auf die Ofenbank. Sie fühlt sich müde, matt und plötzlich ziemlich krank. Gesundheit. Gesundheit. Gesundheit. Dem Schnupfen folgt zugleich ein hitzig Fieber. Das tut uns furchtbar leid. Wir wünschen gute Besserung. Gesundheit. Ein frommer Wunsch. Kein Zäpfchen ist zur Hand in des Schulmeisters armer Stube. Kein nasser Umschlag lindert hier der zarten Jungfrau Fieber. Da liegt sie zitternd, denn sie kann des Grafen Augen nicht vergessen, die traut ihr bis ins tiefste Herz hineingeschaut. Wie gerne wäre sie seine Braut, doch das geziemt sich nicht. Er ist ein Graf. Und ich bin bürgerlich. Mein Kind, soll ich dir zum Genesen nicht ein wenig aus der Logarithmentafel lesen? O Vater, nein. Mit Zahlen ist es nicht getan. Ich leide andere Schmerzen. Kein Logarithmus löscht die Feuer je in meinem Herzen. Verzweifelt bangt das Lehrerlein um die Gesundheit seiner Tochter. Knülch Runzelwurm ist tief bewegt. Es muss jetzt sein. Er muss es seiner Tochter sagen, bevor ein falscher Arzt sie ihm zugunde pflegt. Es rankt sich ein Geheimnis um das fieberkranke Kind, das sich dem schweren Vaterherzen nun entringt. Ach, Erduine, hör mir zu. Ich will gestehen, du bist mein leiblich Tochter nicht. Du bist ein unglücklich Versehen. Bist einem Leiterwagen einst entfallen auf die nackte Erde, den fahrend Volk in Eile einst durch Schlunsheim trieb, damit möglichst nichts daraus gestohlen werde. Ich aber hab dich trotzdem lieb. Doch Erduine hört sie nicht, des Lehrers Offenbarung. Das Fieber hat sie fest im Griff, das arme Kind. Just bei des Vaters ernsten Worten entfleucht ihr doch ein fieberheißer Wind. Nun schnell die Nasen zu und flugs zum Schloss geeilt. Ihr kommt mit, wir wollen alles hören. Da sitzt der junge Graf und starrt auf goldverzierte Wände. Ist's wahr? Ihn hat es also auch erwischt? Nicht Zierat und nicht Prunk, nicht Reichtum und Lakaientrost kann seines Herzens Trübsal wenden. Auch in Graf Imres blanke Augen stiehlt sich jetzt so manche Zehre. Sag nur, er hat zu weinen angefangen. Die Tränen rollen über Nasen, Bein und Wangen, als ob ein Herzeleid ihm zugestoßen wäre. O fremde Maid! So mancher Seufzer ringt sich schwer empor, entfleucht des Grafen jugendlicher Brust und bricht hervor. Wie könnte ich je der süßen Blume nun entraten? Wie soll ich je vergessen dieser Jungfrau tugendsamen Blick? Wie sie errötete, als ich des blanken Fußes kurz genesen. O Welt, ich werde ohne dieses Mädchens Nähe zugrunde gehen und verrückt. Und doch, ich bin ein Graf von Adel, sie aber ist ein bürgerliches Madel. Da tritt Tante Irmentraude ihrem Neffen nun zur Seite. Wohl sieht sie die Veränderung, die diesen sonst so heitren Knaben hat getroffen. In des Tröstens guter Absicht öffnet sie des Herzens Kammer und weiht ihn ein in ihren eigenen Seelenjammer. Leid und Kummer bleiben uns im Leben nicht erspart, mein Neffe. Es sind die Stunden unseres Glückes stets mit Tränen auch gepaart. Ach, Tante. Ich sag's dir ungereimt. Auch mir hat Hartgeschick einst Schweres auferlegt. Hatte ich doch eine blühende Tochter, die nach dem Tod meines Gatten, Graf Schock von schwerer Not, mir von fahrendem Volk geraubt wurde und auf einem Leiterwagen verschleppt. Nie mehr hat sie mein Auge je gesehen, obwohl ich sie aus Hunderttausenden heraus erkennen würde. An einem Muttermal. Sie trägt ein Muttermal zwei Handbreit unterm jungfräulichen Herzen. Zwei Handbreit unterm Herzen, Tante? Zwei Handbreit nur? Oh Gott, oh Gott. Da schießt die Schamesröte in des Grafen Wangen. Zwei Handbreit unterm jungfräulichen Herzen. Oh, welche Qual! In des holden Busens verborgener Nähe, selb dorten, ein Muttermal. Auf einem Leiterwagen verschleppt, das hat mir das Herz gebrochen. O liebste Tante Irmentraude, seid eures Trostes hier bedankt. Das Schicksal hat uns beide nun mit Herzenslast geschlagen. So ist es, lieber Neffe, das kann man treulich sagen. O liebste Tante, mir will scheinen, wir könnten jetzt zusammen weinen. Geschichte. Wird alles jetzt mit Tränen überschwemmt? Derjenige, der dieses hat erdichtet, soll endlich wenden alles Leid, das hier enthemmt. Gemach, Gemach, nur keine Ungeduld. Wir lassen etwas Zeit verstreichen. Mich trifft an alledem doch keine Schuld. Noch flennt der Graf, es ist zum Stein erweichen. Da streicht sie hin die teure Zeit. Man hört direkt, wie sie vergeht. Die Zeit heilt alle Wunden. Aus Sekunden und Minuten werden Stunden. Aus Stunden wird ein Tag. Dann endlich ist es soweit, dass uns der Trubel eines Festes auf Schloss Stolzensteiß mit frohem Lärm und Jubel laut entgegenweht und keiner mehr zu Hause bleiben mag. Das Leben kommt wieder leicht daher. Und soll es recht sein, vorher war es viel zu schwer. Und doch, es nagt in Wenzel Wobischowski ein schurkisches Gelüst auf Rache. Der alte Wegelagerer hat nichts vergessen. Weder Graf Imre, der ihm den Anschlag auf Erduine hat vermasselt, noch das Lehrerstöchterlein ihres Vaters wegen, bei dem des Räubers Söhnlein nachgesessen. Ich werde euch zeigen, was es heißt, den Wenzel Wobischowski unterschätzen. Auf dieses Fest sind alle eingeladen, das trifft sie gut. Jetzt geht es beiden an den Kragen. Der Nachtwächter von Schlunzheim wird dieses Fest verschönen mit Gesangseinlagen. Wie schön der singt, man kann darüber streiten. Doch Eroine, die nun wieder ist genesen, wird ihn am Pianola zum Gesang begleiten. Das trifft sich gut. Und diesmal wird es laut. Ich, Wenzel Wobischowski, habe in das Pianola eine Bombe eingebaut. Mein Bömpchen wird genau beim tiefen Giss mit Donner explodieren. Im tiefen Keller sitz ich hier, beim tiefen Giss ich explodier. Na, ist es nix? Heimtücke ist's und Bosheit. Ist keiner da, das Liebespaar zu retten? Wo bleibt des Schicksals gütige Hand? Gemach, gemach. Hier naht sich schon die gute Wendung. Ich? Ich stehe wachsam längst auf meinem Posten und auch die Bombe wartet nur auf den Befehl. Das tiefe Giss bringt Kümmernis. Nicht dich habe ich gemeint. Die gute Wendung naht. Die Gräfin bringt die gute Botschaft, die bald die Liebenden vereint. Der Nachtwächter ist krank. Sein Zwerchfell hat sich ihm erkältet. Und wer erkältet ist, der kann nun mal nicht singen. Wo nicht gesungen wird, fehlt auch das tiefe Giss. Und wenn das tiefe Giss nicht kommt, wird auch das Ganze nicht zerbombt. Heimtücke, Verrat! So war das hier nicht abgemacht. Ich wollte, dass die Bombe kracht. Schweig, Schuft! Da tritt der Graf vor Erduine. Erduine! Mein Retter! Erduine! Ach, wie ist mir nun? Ihm galt mein ganzes Hoffen. Ihm galt mein ganzes Tun. Doch ach, der Graf rennt in die falsche Richtung. Er sieht sie nicht, die einst er hat gerettet und die in Scham entfloh, fort von des Waldes Lichtung und die so gerne er in seinen Arm gebettet. Er übersieht mich. Erduine. Er rennt fort, er kennt mich nicht. Ich habe es gewusst, er ist von Adel. Und ich bin leider nur stinkbürgerlich. So bebt es noch von Erduinens Lippen. Doch schon springt Wenzel Wobischowski vor und flucht. Es zückt des Mörders Hand die doppelscharfe Klinge. Mein ist die Rache. Es blitzt des Mörders Auge dunkel und verrucht. So mir bisher die Mordanschläge misslungen, so fange ich doch zwei Fliegen jetzt auf einen Schlag. Ich, Wenzel Wobischowski, habe mir Rache ausbedungen. Es stirbt ein jeder, selbst wenn er nicht sterben mag. Erduine stirbt. Und dich, Graf Imre, der den ersten Mord an Erduine hat verhindert, dich trifft der Bannstrahl meiner Rache unvermindert. Da endlich wendet auch Graf Imre seinen Blick. Er sieht des Mörders Hand zum Morden hoch erhoben. Er schauet Erduine an in ihrem Ungeschick. Er will die Jungfrau noch ob ihrer Schönheit loben, er zögert noch. Doch dann beginnt der wohlerzogene Graf zu toben. Schurke, Trumbator, Mörder, verzogener Aristokratenlümmel! Er wagt es gegen mich, die Mörderhand zu heben. Wenn er so weiter schwätzt, dann kostet es ihm sein Leben. Da fällt Graf Imre seinem Mörder in den Arm. Fort fliegt der Dolch. Er tut dem Grafen keinen Harm. Der Graf greift Robischowski kühn am Hosenbund. Er hält ihn fest. Er schleudert ihn rum. Er wirft ihn fort aufs Pianola. Robischowski stürzt aufs tiefe Giss. Was ihm das Leben arg verkürzt. Das war des Wenzel Wobischowskis hochverdientes Ende. Doch bitte schön. Wann kommt des Schicksals allerletzte Wende? Nun wart doch, bis sich der Staub gelegt. Seht ihr dort Erduine liegen? Ein Splitter traf sie von dem Instrument. Ich sah ihn unter Erduinens Herze fliegen. Er ritzte dort der Jungfrau auf das Hemd. Zwei Handbreit unterm Herzen. Dort klafft des Hemdes Tuch. Das Hemd hat keine Schmerzen. Nur Irmentraut von schwere Not. Schreit! Ha! Seht nur, das Muttermal. Zwei Handbreit unterm Herzen, oh weh mir Weib und ach. Sie kommen alle angelaufen, sie sehen alle nach. Mein Leib den Blicken ausgesetzt vor allen. Ich zieh es vor, in Ohnmacht flugs zu fallen. Oh. Kein Zweifel bleibt hier offen. Der Splitter hat das Muttermal getroffen. O Tochter meine... O meine liebste Nichte! O teure Base, dein Geheimnis bracht dein Pianola-Splitter aus des Hemdes Dunkel nun ans Lichte. Ich seh's genau, das Muttermal, zwei Handbreit unterm Herzen. Drum nehme ich dich jetzt zur Frau, nimm du mich als Gemahl. Vergessen sind die Schmerzen und die Liebesqual. Und kaum war Erduine aus der Ohnmacht aufgewacht, da war sie schon per Hochzeitsfest zur jungen Gräfin Stolzenstalls gemacht. Ganz Schlunsheim hat vor Glück geweint. Oh, wie romantisch, oh, wie romantisch. Ein Pianola-Splitter hat die Liebenden vereint. Ergreifend ist der Wechsel der Gefühle. Oh, wie erschütternd ist des Schicksals wankelmütiger Lauf. Zieht eure Taschentücher nun aus ihren Hüllen, denn unser Stück Schloss Stolzensteiß, das hört hier auf. Und bitte, haltet länger nicht zurück die Tränen über dieses unverhoffte Glück. Schloss Stolzensteiß. Hörcomic von Reinhard Jung. Nach der Erzählung Am Marterpfahl der Liebe von Thaddäus Troll. Die Rollen und ihre Sprecher: Dina Ernst Konarek, Gräfin Mirjam Plewa, Imre Christian Brey, Erduine Andrea Brunetti, Wenzel Wobischowski Samuel Weiß, Irmentraude von Schwerenot Susanne Heidenreich, Lehrer Klaus Weiß, Mutter Hede Beck, Chor Maike Fink, Katja Bürkle, Sascha Nathan, Sarah Sommerfeld, Sirk Ratzei und Marco Steger. Musik Georg Dietl, Musikrealisation Guido Löffler, Ton und Technik Christiana Schneckenburger und Andrea Seuker, Regie Hans-Peter Bögel, Produktion Südwestrundfunk 1999.